hören Sie jetzt im Schneckenradio. Anmerkungen zum Weltgeschehen. Hallo. Stell was näher zu dir. Du bist genauso aufgesetzt. Ja, aber das ist jetzt so der rudimentäre Teil, der nicht so schnell weggeht. Ich versuche ja auch deutlicher zu sprechen, im Gegensatz zu sonst. Im Privatleben akzeptierst du das ja, mein Nuscheln scheinbar. Ich bin so gewöhnt. War ja anfangs auch ziemlich schwierig. Ja, hast mich kaum verstanden. Ja, jetzt können wir mal auch sagen, wo wir hier sind. Gerade. Wir sind in der Düsseldorfer Altstadt, in der Kurze Straße. Wir sitzen in einem Schaukelstühlchen. Vor dem Schaukelstühlchen, genau. Und trinken ein Bier. Ich trinke Kölsch. Ich trinke ein unglückliches Pilz. 0,5 für 4 Euro, finde ich okay. Das sind 0,4, keine 0,5. Du hast 0,4, ja. Das ist, haben die hauseigenes... Nein. Ja, ich bin ein Pilz. Ich bin irgendein Pilz. Ich weiß es nicht. Ja, heute ist das große Shadowstraßenfest in Düsseldorf. Shadowstraße nicht vom Wort Shadow. Ach, das ist das. Sondern. Da muss Frauke bestimmt arbeiten. Ja. Ah ja, stimmt. Und haben die Shadow-Arkanen nichts mit der Shadowstraße zu tun? Ja, doch. Ja, doch schon. Also, das ist ja alles nicht nach Shadow, Schatten, sondern nach einem Architekten namens Shadow benannt. Das ist ein Irrglaube, ist, dass viele glauben, Düsseldorf würde so eingeenglischt werden. Ist aber nicht so. Es ist einfach der Architekt Shadow, der dieser Kahn da gebaut hat. Und die Straße wurde irgendwie auch so. Aber die funktionieren ausnahmsweise, ne? Also die Shadow-Arkaden sind. Die sind ja schon seit Jahren da irgendwie. Aber das ist ja nicht so. Da sind ja nicht diese Billigketten drin, wie sonst immer in diesen Arkaden. So wie man so kennt, so da und so, der ganze Schmuh, sondern wirklich irgendwelche ausgewählten Läden. Auch ein bisschen teurer sind und teure Restaurants und Cafés. Und deswegen läuft es ja auch. Genauso wie Kö-Arkaden sind ja auch. Ja. Das ist Düsseldorf vielleicht ein bisschen langweilig zum Einkaufen, aber belebt. Ich bin nicht, dass es langweilig ist. Es sind die gleichen Einkaufsmöglichkeiten wie woanders. Okay, ich kenne mich mit Second-Hand-Shops und so weiter nicht aus. Wahrscheinlich gibt es hier auch die Hülle und Fülle, vielleicht nicht in der Regionalstadt. Weil wir hatten mal früher, hieß so Anaconda-Arkaden. Nee, Quatsch, hieß nicht Anaconda, die hießen Matahari-Passagen. Matahari-Passagen, und die hatten so ganz verrückte Läden gehabt. Mit ganz so verschiedenen freakigen Shops, wurde jetzt geschlossen. Und daraus wurde ein Burger King gemacht. Das ist ein bisschen schade, weil das war so was Individuelles, so ein bisschen cooler. Da darfst du jetzt Burger sagen. Burger. Ja, Burger King, aber Bürgeramt. Und du sagst immer... Bürgerbüro. Burger King. Bürgerbüro. Sehr schön. Sehr schön. Ich finde, ich läuft zum Einkaufen ganz gut. Als Kerl finde ich es... Was willst du denn haben als Kerl? Was Klamotten. Brauchst du denn? Wir haben Frauenhosen. Ja, du schleifst mich ja nur in Frauenläden rein. Das stimmt doch. Dann irgendwas, nicht. Irgendein Laden, der mich von außen schon mal anspricht. Da würde ich dann reingehen und sagen. Ich weiß nicht, was du überhaupt haben möchtest. Das ist ja so ein Ding. Ich finde es ja nichts. In Holland finde ich das immer. Dann fahren wir nach Holland. Ja, mache ich ja manchmal auch. Ja, nicht so oft. Aber. Und was denn in Holland das letzte Mal? Dass wir zusammen waren? Ist schon mal Nein, doch. Da war ich auch schon mal am Wochenende da. Ach was, ohne mich? Holland? Warum weiß ich nichts von? Weiß nicht, da warst du noch nicht da. Nee, da war ich nicht da. Wo war ich denn? Wir waren nur eine Stunde hin. Wir sind eine halbe Stunde hin. Du warst in Holland ohne mich? Ja, zum. Vanilleflak kaufen. Ohne was mich. Was auch Quatsch gewesen ist, weil in Björn kriegst du es ja auf dem Markt. Ohne mich warst du in Holland. Ja. Frechheit. Nur weil du so selten in Holland bist. Eigentlich Frechheit. Nö. Warum? Jetzt will ich mich mitnehmen. Das Bier schmeckt nicht. Du warst ja nicht da. Ja, hättest du auch Kölsch kaufen müssen. Also Düsseldorf Innenstadt sowieso alt, braucht man nicht. Hm. Ja. Das ist so ein heimisches Ding, weswegen die Leute sich dann damit besaufen wollen. Aber eigentlich schmeckt es nicht so prickelnd. Das schmeckt genauso wie an jedes andere Bier. Wenn man damit angefangen hat, muss man es weiter trinken. Ja, das ja. Das also kannst du auch so runtertischen. Also es ist nicht so, nicht so kein kräftiges Bier, es ist kein starkes Bier. Das eben, deswegen ist es aber auch eigentlich langweilig. Ja, und so wird immer so ein kleines Gläschen serviert, deswegen so 0,3-Dingern, nee, 0,2-Dingern sogar. Das kann man einfach so runterkippen, wie Wasser und... Ich habe mich einmal mit Schumacher Alt versucht zu betrinken. Das Einzige, was nachhaltig gewesen ist, dass man hinterher wirklich schwarz scheißt. Das ist meine Erinnerung an Schumacher. Also wirklich, boah, tagelang Schumacher, Dunkelbier, Merkmal. Schwarze Kacke von. Aber ich hatte jetzt kein Verlangen, jetzt um einen Güter Schumacher zu saufen. Nee, also ich habe mich als Jugendliche halt, klar, hatte ich auch angeboten, weil kostet ja nur 1 Euro, das ist alt. Ich habe mich immer mit, oder 2 Mark hat es gekostet. Oder 1,80 Mark oder so. Da habe ich mich immer mit alt besoffen. Witzigerweise denke ich auch, dass Schumacher irgendwie qualitativ besser ist als das Ürige, weil es teurer ist. Ich weiß nicht, in einmal größere Flaschen, ne? Ich glaube, es sind die gleichen... Von der Größe her, obwohl Schumacher ist 1 Liter. Ürige, ja, weiß ich nicht wie lange. Ich glaube, Ürige ist glaube ich 1,5. Also Quatsch, 0,5. Lieber was Füchschen, müssen wir mal probieren. Das Füchschen vielleicht auch nicht schlecht. Ja. Das Füchschen Bier. Also inzwischen würde ich die Unterscheidung ja machen. Also Wegsaufbier oder etwas, was irgendwie so ein bisschen würzig auch schmeckt. Ja, das ist ja auch so Wegsaufbier. Also, was ich hier gerade habe, das ist... Grolsch ist ein bisschen, aber man kann auch Wickeler saufen dann. Also. Wobei ich glaube... Das Schaumgeschmischung gehört mittlerweile auch, wie gesagt, zu dieser neuen Brauerei. Das ist kürzer Brauerei. Brauerei kürzer. Ist jetzt relativ neu der Laden. Das war vorher die Quetsche. Dann wurde die Quetsche geschlossen. Irgendwie Durchbruch in der Wand gemacht. Und jetzt ist es eine große Brauerei. Bietet sich auch an für irgendwelche Betriebsausflüge oder so. Das ist ganz witzig vielleicht. Auch in der kurzen Straße hier direkt. Genau neben der Mini-Pizza. Aber es ist ganz nett, also so zwischendurch mal hier Halt zu machen. Ja. Auch wenn das Bier jetzt nicht so... Aber wir waren ja auch vorgestern im Kino. War auch ganz nett. Zwischendurch einfach mal so ein bisschen. Ja. Obwohl der Film... Also das war einer der wenigen Filme, die mich schon während des Zusehens so gelangweilt haben. Ja, der ist an einem völlig spurlos vorbeigegangen. Und du schon meintest, dass auch Schauspieler wurde auch teilweise sehr gut verzichtet. War nicht so der Knaller, der Film. Ich glaube, den Fiesling kannte man nicht woher, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr woher. Den kannte man aus Matrix. Ah ja, ja, ja, ja. Das war Mr. Ja. Smith. Ah ja, Mr. Smith aus der Matrix, okay. Genau, der hat wieder so eine Rolle gehabt, war nicht so... Ich glaube, es war das Einzige, was halbwegs interessante Charakter darstellt. Das andere war so... Ich glaube, es ist schon albern, also wenn man überhaupt... Also die Nazis als irgendwie so das Böse... Ist schon so, ja... So ausgelutscht, ne? Also ich meine... In so einem Comic-Zusammenhang finde ich das ausgelutscht. Und ja, das war... So, zu sagen, also da gibt es noch einen bei den Nazis, der ist noch schlimmer als Adolf. Ja, das ist immer so, das ist auch immer so mit diesem Okkult, das ist zum Beispiel so bei Harrison Ford, Indiana Jones, war ja auch mit diesem ganzen Okkult und mit diesem ganzen, hier, wir wollen irgendwie... Oder auch Hellboy war ja auch mal mit den Nazis, ist ja alles irgendwie so... Ja. Schon ziemlich ausgelutscht. War auch einigermaßen lang, ne? Oder? 2 Stunden nur, ne, war nicht so lang. Ich dachte, das wäre länger. Ja, Watchmen war 4 Stunden oder so, oder 4,5. Ja, das ist der letzte Comic-Film gewesen. Also du nur zu 4/5, aber ich komplett. Ja, das war so Film und Film. Da waren jetzt 2 parallele Storys, deswegen war der, glaube ich, so lang. Einmal war diese Zeichentrick-Story da und einmal der Film an sich. Aber Captain America war ja auch 3D, also wir hatten 3D-Brillen auch. Ja, das war ganz toll, 3D-Brillen, ja. 3D, unser erster 3D-Film. Also mein erster zumindest. Was bei ein paar Sachen natürlich lustig ist, aber bei vielen Gesprächen zwischendurch zwischen irgendwelchen Leuten... Langweilig. Stört es auch ein bisschen. Ja, das ist nicht so witzig wie diesen Parax, wo plötzlich irgendwas auf einen zugestürmt kommt oder so, war ja nicht so gegeben. Ja, ja, solche Zoom-Fahrten, also ja, Kamerafahrten. Genau. Dafür mag das sinnvoll sein, aber irgendwelche Zweiergespräche, wo der eine halt ein bisschen weiter vorne steht und der andere hinten oder irgendwer nicht so hinten. Spannend. Echt nicht so spannend jetzt. Oder aber das Auto so vorgefahren ist, so ganz nach vorne, war auch ganz witzig. Einmal habe ich mich erschrocken, das finde ich auch lustig, dass Leute hier einfach was bestellen und nehmen sie Gläser mit. Ist ja hier to go, oder? hat er die richtigen Gläser mitgenommen. Ja, der hat die Gläser mitgenommen. Oh, ja, gut. Da kommen sie wieder. Ich weiß das nicht. Jetzt im Abend sind wir vorne erstmal. Irgendwann schmeißt. Also, ich habe mich mal erschrocken. Wann denn? Als Captain America sein sinnloses Schild, was er noch vor sich hält. Das erste, das zweite war halt irgendwie ziemlich abschmeißt. Ja, aber ich habe so. Ja, aber so wie ich verstanden habe, war Captain America gar nicht unverwundbar. Der hat nur so dieses Schild gehabt, was ihn unverwundbar machte. Das wäre schon dieses Schild einen Sinn gehabt. Ja, ja. Aber das erste Schild, das fand ich so albern. Das erste Schild? Ja, bevor es nur so rund war, so rundhübsch. Ach so, dieses. Ja, dieses merkwürdige Wappen, genau. Ding, ja. Also der Film war einfach nur albern. Also der hat einen überhaupt nicht berührt. Überhaupt nicht. Ist nichts nachhaltig hängen geblieben. Es hat auch nicht irgendwie das ausgespielt, was eventuell solche Comic-Darstellungen vielleicht ausspielen. Ja, ich bin eigentlich ein großer Fan von Comic-Verfilmung. Ich liebe Comic-Verfilmung. Aber das war ja... Ich fand schon Superman. Das Genre sein war auch. Ja, ich fand schon Superman. Also es war okay, es war ein Marvel-Comic. Das war also ein Superman-DC-Comic. Und ich fand schon Superman und Batman, also diese neuen Batman-Filme, fand ich ja, hatten für mich nichts mehr mit dem ursprünglichen Comic zu tun. Das war eher so dieses düstere, böse, bösartige, gemeine. Genauso wie bei James Bond auch so diese... Also James Bond war ursprünglich eine Satire einfach. Eine Satire auf einen Agenten. Und was haben die jetzt daraus gemacht? So was Ernstes, Böses und Killer. Was nichts mehr Witziges, sondern sich hatte. Also diese ganze Charme von vorher ist einfach weg. Viele finden es gut, die es vorher scheiße fanden, klar. Aber ich persönlich finde es nicht gut. Also hat den Charakter des ursprünglichen, die ursprüngliche Idee einfach, genauso wie bei Batman. Wenn man guckt, sich die alten Batman-Filme einfach nur Komödien waren, Slapstick-Komödien, bang, patsch, boom. Da ist ja auch nichts mehr von übrig geblieben. Ja, Daniel Craig finde ich jetzt auch sehr langweilig. Also ich weiß nicht, ob die Leute den für attraktiv halten oder so. Gar nicht, nein, glaube ich. Finde ich jetzt nicht. Nee, aber andererseits auch schön, dass es mal Geschichten gibt mit Leuten, die einfach nicht so attraktiv sind. Ja, aber ich finde einfach diese Ursprungsgedanken von der Unterhaltung, die müssen sich eigentlich mal so ernst nehmen, verstehe ich nicht. Das ist alles nicht so furchtbar ernst nehmen. Ich meine, die alten Superman-Filme, die haben sich nie ernst genommen. Die waren einfach nur... Die Serie, ja. Nein, nicht die Serie, die Filme. Die waren einfach nur schlecht. Die waren einfach schlecht gemacht. Deswegen waren die so kultig. Nein, mit Michael Keaton? Die waren nicht die Batman-Filme, die Superman. Ach, Superman. Ach so, Entschuldigung. Die waren so schlecht gemacht einfach nur. Und es war so witzig, weil diese ganzen Filmfehler, ich finde das auch ernst gemeint. Also, die haben sich nicht so ernst genommen. Und jetzt sind nicht alle so furchtbar ernst. Und oh, schrecklich. Der erste Batman-Film war ja schon einigermaßen düster, war auch. Meinst du Michael Keaton, die Filme? Ja. Aber ich spreche jetzt diese Filme aus den 60ern, also ja, 50er, ja, klar, 60er. Ich spreche ja von Batman. Ja, ist auch Batman auch. Gibt's ja diese bunten, die Serie oder? Ist die 60er. Nein, der Film. Es gab keine Filme. Doch, es gab einen Film, der lief jetzt auf Tele5. Der diesen komischen blau-grauen Kostüm da anhatte und diesen Bang, Boom, Bang. Das ist total witzig. Müsst ihr mal angucken. Hier habe ich kaputt gelacht. Also interessant an der Keaton-Verfilmung ist, glaube ich, dass der böse Witze machen durfte. Und der Held war eigentlich überhaupt nicht witzig. Also außer, dass er ein bisschen verschlafen gewirkt hat. Ja. Die witzigen Momente waren beim Bösen und so. Und das war halt, glaube ich, mal ein bisschen was anderes. Es war nicht so, also es war schon düster. Und Captain America war einfach überhaupt nicht witzig. Nee, gar nicht. Also genauso wie der Superman-Film. Der war auch überhaupt nicht witzig. Genau dieser Watchmen war auch überhaupt nicht witzig. Aber wobei Watchmen hatte so ein bisschen den Charakter von Sin City. Und The City fand ich gut. Das war ein böser Comic. Das war ja nicht, also das war ja, als böser Comic-Verfilmung war es ganz gut. Ich fand es aber auch nicht so. Mal was anderes, okay, aber. Doch, ich fand The City sehr gut. Ich habe die Geschichte schon wieder vergessen. Bei The City? Ja, die Geschichten, ja. Ja, bei The City haben die ja im Film alles vieles zusammengepackt. Also, die haben da ein bisschen durcheinander alles gebracht. Die Chronologie ist nicht so eingehalten worden wie. In einem Comic. Ist eine Frau barfuß dafür, ein laufender Hippie. Barfuß-Hippie. Mit Bimmeln, die klingeln. Mit Bimmeln. Also ich würde jetzt in der Altstadt, neben Kneipen, wo es Glasflaschen gibt, nicht unbedingt barfuß rumlaufen. Ja. Läuft ja mal was anderes. Ja, also bei Captain America nicht unbedingt man sollte nicht unbedingt wegen dem Film reingehen. Die 3D-Effekte sind ganz nett, aber wenn man sich einfach so berieseln lassen möchte. Ja, ich glaube, als früher... Ein bisschen rummachen ist ja ganz gut. Als früher, Leute früher keinen Bewegtbild kannten, da war natürlich Kino völlig unabhängig von der Qualität schon mal super interessant. Und auch wenn ich jetzt 3D so noch gar nicht gekannt habe oder was, war es halt nach ein paar Minuten schon wieder vollkommen langweilig. Es hat halt so ein bisschen, als ob man ein Computerspiel zuguckt und selber nicht mitspielen kann. Ja, stimmt, stimmt. Das war doof. Ja. Ja, es gab auch keine Handlung. Das ist das Problem. Der Film war völlig handlungsfrei. Aber es sind ja viele Filme mittlerweile. Mittlerweile habe ich festgestellt, diese ganzen Blockbuster, die haben einfach keine Handlung. Es geht nicht mehr. Da war hier zwar ein Schwächling, aber niemand hat auf die Schwäche draufgehauen. Die sind einfach umgangen worden. Ja, okay, und wenn 10 Mann um ihn rumstehen, dann kann er nicht mehr. Gut, was ich gut fand, war ausnahmsweise mal, dass es nicht unbedingt um diese Rache ging. Dass es nicht um Rache ging. Das fand ich ausnahmsweise mal nicht schlecht. Ja, die Amerikaner sind schon die Guten, die Welt retten müssen. Ja, okay, aber ich fand es ganz gut, dass der Typ nicht... Das ist schon ein Stereotyp, was sie umher haben müssen. Ja, okay, aber die haben explizit auf diesen Rachegedanken diesmal verzichtet, weil er meinte, willst du Nazis abknallen? Nee, wollt ihr nicht. Also, war ja schon, fand ich schon mal nicht schlecht. Also die Frage, dann können wir uns Nazis abknallen. Also nö, darum geht es mir gar nicht. Ja, das müssen die Amerikaner ja sagen, dass es ihnen nicht darum geht, sondern um... Nee, normalerweise, es geht ständig um Rache bei denen. Das macht mich immer so nervt. Ich fand es schon eine Kriegsrechtfertigung, was die da gemacht haben. Eigentlich ja, das stimmt. Also es ist ja... Ja, jetzt ist immer dieser Gedanke, die Amis haben die Welt befreit. Das ist schon... Ja, schon, wir müssen jetzt eingreifen, weil... Oh, wir müssen... Ja, es könnte sein, dass die ganze Welt... dass ein einziger Mann alleine die ganze Welt beherrscht. Und das müssen wir umgehen. Und ja, und sie haben dieses Okkultige bei den Nazis. Ich weiß nicht, inwiefern das wirklich stimmt. War das wirklich so? Was? Okkult und Nazis, ob das so stark vertreten war? Also, weil jedes Mal dieses Okkult und... Kommt es nicht auch darin vor, dass sie halt die ganz richtige Analyse machen? Ich glaube, der Film heißt es, Hitler benutzt diesen Okkultismus. Ja, ja, einfach nur um Leute zu benebeln. Ja, das finde ich korrekt, ja. Ich glaube auch von den oberen Nazis waren sehr viele dabei, die gesagt haben, so ein Schwachsinn eigentlich, um Gottes Willen. Ja, weil ich... Aber es funktioniert. Also ja, es ist, ja, weil es passt für mich nicht, weil ich so diese rationale Gedanken, also dieses rationale Denken und dann dieses Okkultige, weiß ich nicht. Wenn dann das für mich zusammenpasst. Ja, Opium fürs Volk, das passt schon. Ja, ja. Das ist durchaus, also als eine von vielen Facetten durchaus sinnvoll, also... Deswegen kann ich eigentlich auch das Buch von Reinhard Ascheberg ja nur empfehlen, die Entsubjektivierung des Menschen. Ja. Wo gesagt wird, also es ging nicht nur um die physische, sondern auch um die psychische Vernichtung. In dem Buch halt der Juden, aber halt alle Opfer eigentlich. Also die in den KZs wurden halt Juden dazu auserkoren, irgendwelche anderen Juden für irgendwelche schweren Arbeiten einzuordnen oder sowas sozusagen, dass also diese Aufgabe abgewälzt wird. Ja, das finde ich schon sehr schlimm, dass man unter Gleichen, also dass eine Psychoterror gemacht wurde, dass du deinesgleichen irgendwie jetzt unterwerfen musst. Ja, dadurch finde ich, dass du die Leute ja, also die Stärkeren, die derartiges entscheiden müssen, machst du die Psyche schon mal kaputt. Mhm. Also kriegst die Leute, die physisch noch... besser dran sind auf die Art und Weise. Ja, ist schon schlimm. Aber so tief ging Captain America nicht. Also nee, war auch kein Tief. Vielleicht für die vielleicht Amerikaner schon so ein wesentlicher Schritt nach vorne. Ich glaube nicht, dass es den Amerikanern fehlt. Ich glaube, das Publikum ist einfach auch so, dass sie mehr haben. Also das ist irgendwie... Aber es ist zumindest ein Gedankengang, nicht? Also ich meine, der Nazi-Film mit Christoph Waltz. Meinst du jetzt Glorious Bastards? Ja, war ja schon so, dass das erste Mal, glaube ich, so gewesen ist, in einem amerikanischen Film, das gesagt worden ist, also es gab unter den Nazis durchaus gebildete, kultivierte Menschen. Und das stimmt auch. Ja, was wohl der erste Film da gesagt hat, Juden sind keine Opfer. Die haben das jüdische Volk als Opfer dargestellt. Okay, dass das albern war, dass sie auf Rachezug waren, gebe ich zu, war völlig unsinnig. Aber was man zu sagen, okay, das sind jetzt keine Opfer mehr. Und es gibt auch so unter Nazis durchaus Leute, die auch gegen das Regime sind. Die sagen, nö, das finde ich jetzt, also wie der Til Schweiger die Rolle hat, ja. Da war ja auch ein Offizier gewesen, ein recht kurzer Auftritt war. Ja, aber das sind ja alles so Rollen gewesen, die nicht sonderlich dann gehalten haben. Beeindruckend. Nee, waren die auch nicht. Der hat ja einen ganz kurzen Auftritt im Film gehabt an sich. Genauso wie der Rex-Darsteller. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Das kann man gespielt haben, aber das war ja, genau. Das war nicht so was anderes. Genau, die wurden dann vor 10 Minuten alle in den Film gebracht. Also, so lange war die. Aber Christoph Waltz hatte wirklich eine gute Rolle drin gehabt. Ein gebildeter Mensch, der wirklich auf die Psyche richtig ging. Also richtig ein in die Mangel nahm. Ja, und das passt ja einigermaßen. Also ich meine, das ist auch nur alles nur bis zu einem gewissen Grade. Ich meine, Filme können auch nur bis zu einem gewissen Grade irgendwas darstellen. Aber ich ging mit dem Thema anders um. Wer? Diese Glorious Bastards. Es war nicht so wie bei Steven Spielbergs Schindlers Liste, wo alle geheult haben. Heul. Das ist eine absolut fiktive Bum-Bum-Bum-Story. Ja, sicher, aber ich fand es zum ersten Mal, hat sich jemand getraut, ein Thema anders umzugehen. Nur, es gibt schon andere Filme, die mit dem Thema anders umgehen. Ja, aber nicht bei den Amis. Ja, wie gesagt, dass der Böse eigentlich intelligent und kultiviert gewesen ist, wie gesagt, das finde ich schon, war für die Amis ein neues Ding. Von Deutschen kannst du nicht erwarten, glaube ich, dass sie einen Film über Nazis drehen und einer ist da plötzlich auf diese Art quasi. Bulli macht doch jetzt so einen Film, haben wir doch gesehen. Das ist aber nur eine Veralberung. Das ist so ein bisschen wie. Das ist, glaube ich, also genauso wie in Der Wichser, Christoph Maria Herbst. Es ist einfach eine Veralberung. Aber ich fand es nicht schlecht. Zum ersten Mal hatte ich jemand auch sowas zu machen. Das fand ich aber ganz cool. Genauso wie bei Switch, die haben es ja auch so Schippe genommen. Ich fand es schon ganz cool, dass sie dann einfach mal ein bisschen drüber lachen zu können und nicht so um der vorgehaltenen Hand. Ja, aber das ist nicht unbedingt zum ersten Mal. Ja, aber es ist schon immer sehr, sehr um der vorgehaltenen Hand. Man muss sich schon sehr, sehr, sehr weit aus dem Fenster lehnen. Von Deutschen, ja. Vielleicht, aber die Deutschen haben ja auch nicht den Humor. Also in anderen Ländern ist das natürlich. England hat das schon länger gemacht. Ja. Charlie Chaplin hat es auch gemacht. Das kannten die Deutschen auch. Ja, immerhin haben sie in der Hinsicht mal was Lustiges zustande gebracht, ja. Schon Deutsche haben wirklich nicht den Humor, den man so. Sie mag ich auch keine deutschen Filme. Es gibt schon gute Sachen oder sowas, aber bestimmte Sachen können sie halt nicht. Ja. Humor ist nicht so ihr Ding. Es gibt auch gute, witzige deutsche Sachen, bloß der deutsche Humor generell ist. Ich muss sagen, bei den 90ern fand ich die deutschen Filme witzig, was wie Der bewegte Mann und Stadtgespräche. Also das waren so Filme, die fand ich ganz lustig, weil die waren sehr viel auf Dialog aufgebaut und vor allem intelligenten Dialog, nicht so blödes Slapstick. Ja, bei Der bewegte Mann fand ich auch nur im Kino witzig. Danach war es... Ich habe nur einmal gesehen. Ja, eben. Doch, ich habe letztens mal gesehen, dass eine Atombombe in der Kölner Innenstadt auf... Das war schon ganz cool. Entschuldigung, eine Autobombe. Ja, aber genauso wie, weißt du, bei ZDF Neo, wie wir diese Serie gesehen haben mit dem Kuscheltieren, die war doch, ey, ich fand die total witzig. Was ganz, ganz völlig anderes, weil es wirklich unter die Gürtellinie ging, aber immer noch dabei lustig war. Jetzt habe ich keinen Schiss mehr von dem Klo. Ja. Und was? Die Leute wollten das nicht. Man wollte das trotzdem nicht. Ja, aber das hängt ja damit zusammen, wer da abstimmt. Also es war ein Abstimmungsverfahren bei ZDF Neo. TV Labs über Pilotformate und die besten Sachen sind eigentlich nicht gewählt worden, sondern also halt so ein Slapsticker, der halt irgendwie so auf die Bühne geht und doof, einfach doof war. Es gibt aber ein amerikanisches Vorbild, der mir gerade aber nicht einfällt. 30's Rock. Nein. Was meinst du jetzt? Diesen Komiker da oder sowas. Da gibt es einen, der ähnlich und sowas, und da ist Deutschland, also der hat keinen Humor, das kannst du auch vergessen. Also. Schaltet man sofort wieder ab, das ist für Jüngere. Aber diese Jüngeren stimmen dann halt ab und stimmen das hoch. Und merken aber nicht, also haben kein Gespür für Qualität, sondern nur das, was massentauglich ist und sowas. Ja, und naja, das ist schade, weil die anderen Formate fand ich euch auch besser. Ja, also was wir noch gesehen haben, ist wie gesagt Ausgekuschelt, was sehr witzig gewesen ist, von Martin Reine. Mit dessen Humor durchaus und witzigen Star-Auftritten. Was darf man nicht schlucken? Sperma. Sperma die Ohren auf, Alter. Das ist ein alter Witz, aber das hat eigentlich ganz schön funktioniert. Also da wird halt so eine... Wird so eine WG von ausgegliederten Kuscheltieren, die früher erfolgreich gewesen sind, inzwischen nicht mehr. Und das, was sie gerade angesprochen hat, war halt ein Kinderstar. Eine Diva. Das heißt nicht Tiffy oder sowas, aber irgendwie sowas. Es war aber... Tuffy oder sowas. Ja, es war, ging aber... Tuffy, der Kinderstar. Aber es ging um Tiffy. Die dann aber abgelöst wurde von der Ost-Tuffy. Dann wird halt so ein Einspieler aus deren Sendung gezeigt, wo sie halt mit einer jungen Frau das zusammenspielt und sowas. Und dann kommt halt, ja, ein Schluss ist der 20.04.1989. Und das ist ja schon bald. Das war alles schon durchaus sehr witzig. Ist aber nur unter ferner Liefen im Abstimmungsergebnis gewesen, obwohl ich wirklich das Beste oder das Zweitbeste fand. Und das andere war das Comedy-Krimi. Scharfe Hunde, schlafende Hunde nicht. Irgendwas mit Hunde, mit Thomas Heinze, der ganz wunderbar spielt. Und es geht auch um Abgeheiftete, jetzt aber nicht Kuscheltiere, sondern Schauspieler. Also Thomas Heinze spielt einen abgeheifteten Schauspieler, der auch abgesetzt wird. Ich weiß gar nicht, wogegen gerade und sowas. Und dann als Privatermittler sich selbstständig macht. Und also will ich eine ganz großartige Vorstellung eigentlich abliefert von jemandem, dessen Zeit so ein bisschen, dessen beste Zeit vorbei ist. Weil man es ein bisschen mit der Person Thomas Heinzel auch verbindet, der früher natürlich ein absoluter den Lover gespielt hat, den leichtfüßigen Lover und sowas. Und deswegen passt das unheimlich gut gerade zu ihm. Und er spielt das aber auch mit einer Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit und einem gewissen Snobbyismus, das ist wirklich herrlich anzusehen. Es sind auch noch andere ganz wirklich wunderbare Schauspieler dabei. Und das ist, glaube ich, auch nur auf Platz 3 gelandet oder 4. Es wird also auch, wenn es nur nach der Abstimmung geht, wird es nur bei den Piloten bleiben. Schade, eigentlich schade. Also auch schöne Witze unter der Gürtellinie, aber die passt natürlich nicht ins ZDF rein. Also, ja, aber ich glaube, so weit kannst du es dann nicht treiben. Da musst du auf Soko 51-13 Niveau bleiben, auf das ganze Niveau. Und da funktioniert aber weder ausgekuschelt noch scharfe Hunde oder wie es aber es ist natürlich schade, weil solche Formate einfach es gibt da so diese also ich muss sagen, ich fand bei ProSieben diese abgeschwächten Formate von mit Christian Ulm. Ja. Anfangs war es auch ganz witzig, aber irgendwann war das auch so die paar Versuche irgendwo was oder genauso wie Stromberg, also man hat versucht was zu machen, aber irgendwie hat sich das irgendwann mal ausgelutscht und war auch nicht mehr so. Also Stromberg war ja insofern ein bisschen was Neues, als das halt so der stinknormale Büroarbeiter dort. Aber bei Stromberg war 1:1 ja die Übernahme von dieser amerikanischen Serie, The Office. Ja, hat ja funktioniert. Genau, die haben wirklich die Gags wurden 1:1 übernommen. Das fand ich ja so faszinierend. Wobei Herbst wieder eine sehr individuelle Person war. Also da war schon ziemlich unterschiedlich. Also, hat sich schon von der Vorbildfigur unterschieden, von seiner Art her. Aber mir hat die Figur nie gefallen, deswegen habe ich sie auch nie geguckt. Stromberg oder Office? Ja, Stromberg. Office habe ich sowieso auch nicht geguckt, aber Stromberg halt auch nicht. Ja, deswegen weiß ich gerade, es ist glaube ich eingestellt inzwischen oder was? Oder wie? Stromberg finde ich, ich weiß nicht, ob es gedreht oder wird. Keine Ahnung, ob ich eh nicht, weiß ich nicht. Also ich weiß, The Office war schon sehr subtil, also war ganz cool. Also ich glaube, der Humor hat sich immer wiederholt bei Stromberg, aber ja, ja. Also man hat zwischendurch mal wieder reingeguckt, aber es war immer so, naja, okay. Aber ich fand es wirklich schade, dass also alle waren so für Stromberg begeistert, so eine innovative Idee, bla bla, hier und da. Und dann hat man gesehen, die haben 1:1 abkopiert. Ja, für den deutschen Büroarbeiter ist das natürlich total witzig oder so. Ja, aber... Merkwürdig. Ja, Fortuna hat glaube ich 4:2 gewonnen oder so. Das war ein verrücktes Spiel, wie man im Hintergrund gerade hören kann. Hm? Das war ein verrücktes Spiel, wie man im Hintergrund gerade hören kann. Hm. Ja, und Tatjana probiert sich momentan an einem Tablet aus. Also einem Tablet-CD von Otis, den Otis Express. Der allerdings keine direkte Internetverbindung hat, also man braucht WLAN dafür. Ja. Skype tut's nicht. Also sonst kein Communicated bis jetzt MSN, noch nicht. Also YouTube funktioniert, akzeptabel. Das war jetzt ein bisschen unschärfer als irgendwie einen normalen PC, aber naja, ist okay. Schreiben geht notfalls. Ja, schreiben Chips fressen dabei ist nicht so empfehlenswert. Weil man das Display verschmiert. Ja, und ich bin eh nicht so der große Fan von verschmierten Displays, wie wir schon wissen. Ich jedes Mal ein Rappel, wenn ich mir das angucke, das Ding. Also ich will es auch zurückgeben. Ja, ich Computerverhalten, das mir gerade nicht gut in den Kram passt. Also ich schleppe irgendwie so ein paar Geräte mal mit und so und dann noch ein zusätzliches Gerät, das müsste schon irgendwie so mir was Wesentliches bringen. Aber ich muss sagen, also ich habe ja dieses iPad heute ausprobiert und es ist echt wesentlich schneller. Online schon für die ganzen Funktionalitäten, du klickst drauf und Klick ist sofort da. Ja, das ist ein Unterschied. Das ist schon ein enormer Unterschied. Also das ist schon ein Komfort. Und ich finde das Ding auch, also ich finde das iPad einfach nur schöner und besser. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja gut, also wenn es wird ja gesagt, dass die Sachen halt fürs Sofa auch sind. Ja. Ja, das kann ich verstehen. Also so wie die Zeitschrift mal eben zur Seite nehmen, Klick ist es an und Klick hat man es. Mhm. Ja. Aber ich bin jetzt auch nicht so ein Informationsjunkie, dass ich dauernd über irgendetwas irgendwelche Informationen brauche. Nö, ist doch. Oh Gott, da hält eine Frau ohne BH wieder. Warum ist das so hier? Du und ich. Dieser Pinkfarm. Entschuldigung, ich war ein bisschen abgelenkt. Täusche mich oder war das seit langem der unsympathische Gegner? Ja. Also das ist nicht schlecht, aber ich glaube, das iPad ist nur noch besser. Ja, aber es ist auch teurer, doppelt so teuer mindestens. Ich wollte 450 Euro sehen. Ja, doppelt so teuer. Ja, wenn ich es in Amerika finde für 300 oder so, oder 400, kann man sich überlegen. Das sind nämlich, wenn es 400 Euro, 400 Dollar kostet, das sind ungefähr 300 Euro oder 290 Euro. Auch noch ordentlich Kohle. Also das ist, also von den Funktionen her, die man so gebrauchen kann, nebenher ist es halt ein bisschen schneller vielleicht als mein Smartphone, mein uraltes. Aber das Smartphone kann die Sachen halt auch. Ich kann damit auch bloggen, ich kann damit auch eben bei Wikipedia was nachschlagen. Ja, und wenn man ein Netbook hat, ist es nicht unbedingt notwendig, so ein Pad zu ist ein bisschen, also ist halt auf jeden Fall eingeschränkter als ein Netbook und von der Größe her nicht so viel kleiner. Ja, wenn man sich dauernd mit irgendwelchen Informationen versorgen muss, dann kann ich es verstehen, aber also irgendwelche Sachen zeigen kann man und dem, was du hast, halt auch anderen Leuten nicht. Dazu ist es eigentlich auch nicht geeignet. Nee. Mal eben was nachschlagen, braucht man eine Internetverbindung dazu? Ja, also auf jeden Fall immer auf das auch. Keine eigene, das heißt, man zwischendurch kann man Filme gucken, was noch ganz okay ist. Ja, aber hier in Kronenberg, mein Gott, was ist hier los? Ja. Mann ohne BH. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal ein bisschen weiter hier die Leute, die hier vorbeikommen und melden uns demnächst wieder. Alles klar. Tschüss. Tschüssi. Dies war eine Produktion von schneckenradio.de.